Am 17. November wurde das indonesische Gedenkkomitee für den großen Führer Herrn Kim Jong-il, das mexikanische Gedenkkomitee für den großen Genossen Kim Jong-il und das thailändische Gedenkkomitee für Herrn Kim Jong-il gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il sein heiliges und revolutionäres Leben und seine unsterblichen Verdienste durch die Massenmedien breit zu propagieren und die politischen und kulturellen Veranstaltungen bedeutungsvoll zu organisieren.